Er ist der Bezwinger über seinen Dienern, und er sendet Hüter über euch, bis, wenn dann zu einem von euch der Tod kommt, ihn unsere Gesandten abberufen, und sie vernachlässigen nichts.